Wehr, mit Waffen mir schon wieder schwer unterschaffen. Rind seine Kunst, als könnte man rechts. Nehm ihn zur Hand, was ihr gehemmt hat, und mit einem Brief zergreift den Kopf. Nehm ihn nicht hier, so schädig der Wicht, nicht zerschmiedert ihn selbst mit seinem Geschrei, den alten, albernen Eid, mit der Schär, das dann hätt ich ein Recht. Alles gleich zu best, was ich ihm Gutes schuf, vergisst er gar zu schnell. Willst du denn nie gedenken, was ich dich lehrt vom Danke, dem sollst du willig gehorchen, der je sich wohl dir erwies. Das willst du wieder nicht hören. Doch speisen magst du wohl. Vom Spieße bring ich den Braten. Versuchtest du gern den Sud? Für dich sott ich ihn gar. Ich mir selbst keine Schuld auf allein. Das ist nun der Lied.